Zeit im Funk. Guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer aktuellen Tageschronik hören Sie heute... Berlin. Ein Westberliner erschossen, eine Westberlinerin schwer verletzt. Schwerer Grenzzwischenfall auf dem Teltow-Kanal. Ein Bericht vom Tatort. Und eine Stellungnahme des regierenden Bürgermeisters Willy Brandt. Brüssel. Europa, eine Zeit- und eine Geldfrage. Der EWG-Ministerrat vor Beschlüssen von grundsätzlicher Bedeutung. Stockholm. Sowjetische Neugier vor schwedischer Küste. Verstärkte östliche Spionageaktivität in der Ostsee. München. Das Wasser sinkt. Die Bevölkerung in den Überschwemmungsgebieten schöpft Hoffnung. Berlin. Der Himmel auf Erden. Das neue Planetarium am Fuße des Insulaners heute eingeweiht. Berlin. An der Berliner Zonengrenze hat sich heute Nachmittag ein schwerer Zwischenfall ereignet. Grenzposten schossen am Teltow-Kanal auf ein Westberliner Sportboot. Dabei wurde einer der Bootsinsassen so schwer verletzt, dass er noch vor seiner Einlieferung in das Krankenhaus Wannsee verstarb. Eine Frau, die sich ebenfalls in dem Boot befand, wurde durch einen Kopfschuss schwer verletzt. Sie wird zurzeit im Krankenhaus Wannsee operiert. Das ist ein idyllisches Bild um diese Zeit gegen 17 Uhr am Teltow-Kanal, das man hat von der Brücke vor der Grenzkontrollstelle Dreilinden auf der Interzonenautobahn zwischen West-Berlin und Helmstedt. Eine liebliche grüne Landschaft, die durchzogen wird, durchschnitten wird von dem Teltow-Kanal. Und schaut man herüber in Richtung Westen, dann erkennt man am linken Ufer bereits die ersten oder genauer gesagt die letzten Westberliner Ausflugslokale am Ufer des Teltow-Kanals. Vor uns in Richtung Osten gesehen liegt jetzt ein amerikanisches Streifenboot vor dem Schild, das hier am Wasser die Zonengrenze markiert. Links davon ein Stacheldrahtzaun, der die Zonengrenze markiert, und weiter hinter, etwa 30, 40 Meter dahinter, zieht sich eine Sperre quer durch den Teltow-Kanal. Diese Distanz ist offenbar den beiden Westberliner Ausflüglern zum Verhängnis geworden, unmittelbar vor dem Stacheldraht in Angesicht eines hohen Wachturms. Und von diesem hohen Wachturm, der unmittelbar hinter dem Stacheldrahtzaun steht, sind heute Mittag um 13.54 Uhr die Schüsse abgegeben worden, die Salven aus Maschinenpistolen, die die beiden Westberliner getroffen haben, den einen tödlich und die andere schwer verletzt. Und so etwa stellt sich das Geschehen in amtlicher Sicht dar, Herr Amtmann Borg. Der Zoll, die Polizei, Sie haben inzwischen ermittelt und haben die Tat bzw. den Hergang inzwischen rekonstruieren können. Wie ging es vor sich? Ja, das ist richtig. Das Boot fuhr hier zunächst auf der rechten Seite auf Westberliner Gebiet in Richtung Osten, in Richtung auf dieses weiße Schild, das hier tatsächlich die Grenze bildet, die auf dem Wasser nicht zu erkennen ist. Als das Boot schon etwa 10 bis 15 Meter höchstens im sowjetischen Teil des Teltow-Kanals war, erhielt es Warnschüsse hinters Heck gesetzt vom Wachturm aus. Darauf machten die beiden im Boot befindlichen Personen, eine männliche und eine weibliche, ein schnelles Wendemanöver nach links, gelangten dadurch noch ein wenig weiter in das sowjetische Gewässer hinein und erhielten nun aus Maschinenpistolen drei Salven, brachen am Steuer zusammen, hatten aber das Boot inzwischen schon auf Westberliner Gebiet dirigiert, sodass es dann auf das Ufer hier auflief. Was für ein Boot war es? Es war ein kleines Sportboot von etwa 3,5 bis 4 Meter Länge, offen mit einem Außenbordmotor, ein Kunststoffboot. Herr Amtmann Borg, wie erklären Sie sich das? Das ist ja doch ein sehr ungewöhnlicher Zwischenfall, denn hier gerade an der Grenzkontrollstelle Dreilinden sind zunächst einmal alliierte Soldaten, es sind Polizeibeamte der Westberliner Polizei und es sind Zollgrenzbeamte hier, die auch Streifengänge machen, neben den alliierten Soldaten. Es ist doch also sehr erstaunlich, dass gerade hier an dieser Stelle, wo so viele westliche Beamte und Soldaten massiert sind, ein solcher Zwischenfall sich ereignen konnte. Ja. Sind die Volkspolizisten oder die Angehörigen der sogenannten Grenzbrigaden, Grenzbrigaden im Augenblick hier besonders nervös, oder wie ist das zu erklären? Welche Erklärung haben Sie? Ja, das kann man gar nicht mal sagen, dass die besonders nervös sind. Wir hier, die alliierten Krankenbeamten und wir, die verrichten unseren Dienst ja hier oben auf der Brücke bei der Grenzkontrollstelle und haben ja hier schon alle Hände voll zu tun, hier mit den Brückenbauarbeiten, dass der Verkehr hier flüssig läuft. Wir werfen ja kaum einen Blick hier runter und wenn hier mal ein Boot fährt, so sind es meist Anlieger, die hier Bescheid wissen, nicht wahr, die dann bis hierher kommen, so Angler, die hier lang gehen. Aber es wurde doch bisher nicht geschossen, scharf geschossen hier. Es wurde bisher nicht hier in diesem Jahr hier nicht hierher scharf geschossen. Es ist in früheren Zeiten hier selbstverständlich auch auf flüchtende Personen geschossen worden. Aber nicht auf Westberliner, oder? Auf Westberliner bisher an der Stelle nicht. Den regierenden Bürgermeister Willy Brandt erreichte die Nachricht von diesem neuen schweren Zwischenfall bei einem politischen Gespräch mit dem französischen Botschafter in der Bundesrepublik François Sédoux. Um 18 Uhr begann im Rathaus Schöneberg eine Pressekonferenz, auf der der regierende Bürgermeister die folgende Erklärung abgab. Wie Sie wissen, meine Damen und Herren, hat sich heute Mittag, kurz vor 14 Uhr, ein ungeheuerlicher Zwischenfall ereignet. Am Teltow-Kanal haben Zonenposten das Feuer auf ein Sportboot eröffnet. Einer unserer Mitbürger wurde erschossen, eine junge Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Es kann wohl kein Zweifel daran bestehen, dass die beiden Westberliner keine Aggression gegen die DDR starten wollten. Was geschehen ist, kann ich nicht anders als kaltblütigen Mord nennen. Es ist gleichzeitig eine ungeheure Provokation und dafür gibt es keine Entschuldigung. Ich möchte keinerlei Zweifel aufkommen lassen. Die Folgen für ein derartiges Verbrechen tragen diejenigen, unter deren Befehl Zonenposten glauben, sich derartiges leisten zu können. Wir wissen hier in Berlin, wie viel Leid es auf der Welt gibt, wie viele Sorgen es gibt, wie viele Menschen noch immer von anderen getötet werden. Aber in einer friedlichen Stadt, an einem friedlichen Tag, friedliche Bürger abzuknallen, muss eine Empörung auslösen, die in der ganzen Welt geteilt wird. Hier wurde auf Erholung suchende Menschen geschossen, die sich offensichtlich nicht ganz richtig orientiert hatten und deshalb für wenige Minuten in Zonengewässer geraten waren. Das ist früher häufiger geschehen, ohne dass gezielt geschossen wurde. Man hat, wie wir wissen, die Boote aufgebracht, was schon widersinnig genug ist. An den Schüssen, die heute Mittag gefallen sind, kann man das Weltniveau der sogenannten DDR erkennen. Die Stellungnahme der amerikanischen Schutzmacht liegt vor. Wir werden bald wissen, ob die Schuldigen drüben zur Rechenschaft gezogen werden. Ich kann in diesem Augenblick nichts anderes tun, als vor aller Welt dieses Verbrechen anzuprangern. Der amerikanische Stadtkommandant General Franklin hat den sowjetnationalen Übergriff in schärfster Form verurteilt.